Sag, wir glauben an Allah und an das, was auf uns und was auf Ibrahim, Ismael, Ishak, Jakub und die Stämme als Offenbarung herabgesandt wurde und was Musa, Isa und den Propheten von ihrem Herrn gegeben wurde. Wir machen keinen Unterschied bei jemandem von ihnen und wir sind ihm ergeben.